schnell zu bleiben unter ihresgleichen und setzte somit ein festes Zeichen in ihr damals so kleines Herz, welches heute ist voller Schmerz. Ein junger Soldat war er, freiwillig beim großen Heer. Denn sie zieht sich um im deutschen Land, fühlt sie sich mit dem Rücken an der Wand. Beinahe wie der Großvater zum Ende vom Krieg, als es gab mehr keinen Sieg. Eingedrückt.